denke mal, dafür müssen wir aber erstmal in den zweiten Band zurückkehren, in den zweiten Max-Band vom letzten Mal. Denn da setzen wir an mit Griffiths. Mit Guts, sorry. Denn da setzen wir an mit Guts Kindheit. Ja, Guts Kindheit. Die ist halt voll cool. Er schlüpft aus seiner toten Mutter heraus und Söldner finden dann den kleinen Guts und das sind Söldner, die nehmen ihn eben bei sich auf und im Endeffekt wird dann Guts zum Söldner in diesen Söldner-Clan. Er wird zwar als ein Akt der Gnade aufgenommen, aber die Söldner haben wiederum was Finsteres vor ihm, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist es für mich dann voll unmenschlich, aber klar haben die Söldner ihm Essen gegeben, sie haben ihm die Möglichkeit überhaupt zum Leben gegeben, aber gleichzeitig setzt es voraus, dass er jetzt nun ein hartes Leben haben wird und er wird ja seit klein auf jetzt ein Schwert tragen und sich jedes Mal in Gefahr begeben. Ich finde aber, das ist nicht genau das Problem von Guts Persönlichkeit. Im Endeffekt, er ist damit aufgewachsen und am Anfang hat er ja sogar noch ein bisschen Liebe erhalten von seiner Ziehmutter bzw. Stiefmutter, aber seitdem sie eben gestorben ist, lief halt alles schlecht für Guts. Sogar so schlecht, dass er vergewaltigt wurde durch den Mann, dem er eigentlich vertraut hat, denn Gambino, sein Ziehvater, hat ihn verkauft an Donovan, Best Boy. Ich war ein bisschen empört, ich habe so ein bisschen mitgefühlt. Also man sieht halt, dass Guts wirklich ein sehr schwieriges Leben hat. Okay, man kann sagen, er kennt nichts anderes. Vielleicht ist es für ihn ja auch die Norm, weil er auch damit aufgewachsen ist. Aber das ist halt ein Junge, der versucht einfach sein Ding durchzuziehen. Und gerade da, wo man auch bei der Trainingseinheit sieht, dass Gambino vielleicht ein bisschen Liebe für den Jungen empfindet, gerade dann kommt halt dieser große Betrayal und man merkt, dass er Gambino scheißegal einfach ist. Plot. Also ich habe zumindest erwartet, da kommt jetzt vielleicht so eine väterliche Liebe. Guts wurde nämlich für alles verantwortlich gemacht, für sein kaputtes, für das kaputte Bein von Gambino wurde Guts verantwortlich gemacht, für die Toten in der Armee, für die Frau von Gambino, also hat Guts im Endeffekt für alles verantwortlich gemacht, also Guts galt als eine Art Fluch. Sündenbock oder Fluch? Sündenbock und Fluch und so eine Art verhextes Kind, welches mit einem Fluch leben musste. Und ich finde interessant, dass dieser Fluch sich durch die komplette Geschichte von Berserk durchzieht. Also immer wenn Guts mit anderen Leuten zusammen war, ging es ihnen am Ende schlechter. Von daher sehr, sehr interessante Referenz auch mit diesem Fluch. Und auch interessant ist, dass Guts immer mit einem Schwert aufgewachsen ist. Also sogar als Kind hatte er ein Schwert, welches viel zu groß war für ihn. Es war sogar, man könnte sagen, es war doppelt so groß wie er. Im Erwachsenenalter kämpft er immer noch mit einem Schwert, welches doppelt so groß war wie er. Das ist auch eine sehr interessante Referenz dann auf später Handlungsstellen. Ich finde, darin ist auch steckt eine kleine Metapher drin, denn es gibt, glaube ich, irgendwo eine Szene, da umarmt er sein großes Schwert, das kleines Kind. Und ich glaube, er schneidet sich nicht, weil es halt einfach so stumpf ist. Man merkt aber daran, dass wenn ein kleines Kind ein Schwert umarmt, das ja potenziell Leute tötet, dass er nichts anderes als den bloßen Kampf im Leben kennt und dass der Überlebenskampf, so grausam es jetzt klingen mag, für ihn was ganz Normales ist. Und für den ist halt jeden Tag hier als ein Überlebenskampf. Ja, genau. Also vor allem nicht nur das, er hält ja auch, wie du schon gesagt hast, keine wirkliche Liebe mit seinem Zielvater Gambino. Das ein oder andere Mal gab er ihm so eine Salbe für seine Wunden, aber im Endeffekt hat er wirklich nur wenig Liebe erfahren und hat schon in seiner Kindheit kämpfen müssen, und zwar er musste ums Überleben kämpfen. Gegen Gambinos Söldner, aber dann auch später eben gegen die Wölfe. Aber das hat auch gezeigt, dass Guts nie aufgegeben hat und er hat immer weiter gekämpft. Da beginnt praktisch ein Kampfgeist. Dann kommt es aber zu einer ganz berühmten Szene, wo er Gambino, seinen Ziehvater, tatsächlich tötet. Das aber nur in der Verteidigung, weil er dazu gedrängt wird. Ja, genau. Also er konnte es auch nicht wirklich fassen. Er konnte es ja nicht glauben, dass sein Ziehvater ihn verkauft hat. Das kann man jetzt auch mal erwähnen. Dieser Vertrauensverlust und die Vergewaltigung von Donovan, Best Boy, die haben in Guts, sag ich mal, diese Phobie ausgelöst, dass er eben nicht mehr von anderen berührt werden will. Er wird ja dann auf jeden Fall irgendwann von einer anderen Söldnergruppe aufgefasst und es findet ein Timeskip statt. Und jetzt ist er, kann man sagen, ein Jugendlicher, der ein recht junger Soldat ist und auch damit sich sein Geld verdient. Was gibt's da noch zu sagen? Da kommt auch schon die erste Trophäe, also das, was ich schon letztes Mal angesprochen habe, dass er sich immer wieder mit einem richtig großen Typ anlegt, der dann große Sprüche klopft von wegen, ha, so ein kleines Kind wie du will mich umbringen, und am Ende kriegt der Große trotzdem die Fresse versohlt von Guts. Ja, genau. Also das könnte man auch als Referenz sehen, eben auf die Zukunft, dass seine Gegner, dass nicht nur sein Schwert doppelt so groß war wie er, sondern auch die Gegner. Die wurden auch immer größer mit der Zeit. Auf jeden Fall sehen wir aber mehrere Schlachten auf jeden Fall noch, an denen Guts noch beteiligt ist. Dann kommen ganz interessant, die Falken ins Spiel. Ja, genau, die Falken und Griffith, sein einst bester Freund und am Ende sein Nemesis. Und Griffith hat Interesse bei Guts verspürt, weil Guts einfach wild war, er war sein eigener Herr und hat nach seinem Willen ihm gehandelt. Und Griffith wollte ihn bei seiner Bande haben. Und nicht nur das, nachdem er gesehen hat, dass er mit Kaskas Spielen fertig wurde und er sah ja, glaube ich, in Guts damals einfach nur eine Bestie, die gezähmt werden sollte. Vielleicht kann man auch argumentieren, ich werde das Gefühl nicht los, dass Griffith auch bisexuell ist und trotzdem auch, vielleicht hat er auch so zu Guts damals eine sexuelle Neigung verspürt, aber er wollte Guts nicht nur in der Gruppe haben, er hat ja direkt gesagt, die haben ja gekämpft und dann hat er gesagt, du bist meins, du bist jetzt mein Besitz. Ob Griffith jetzt bisexuell wird oder ist, das ist einmal dahingestellt. Man könnte ja einfach damit argumentieren, das macht ja oft solche Anspielungen in Mangas, einfach damit die Fans Doshinjis zeichnen. Das hat man zum Beispiel auch bei Madoka Magica gesehen oder bei Kurokun und Basket, einfach diese homosexuellen Anspielungen. Die sind ja ganz beliebt bei Anime-Fans. Durch die Verbreitung von diesen Doshinjis wird auch der Manga populärer. Also ich denke, das ist natürlich auch ein Grund. Einfach diese homosexuelle Philie, falls du das mal so nennen kann, von Anime-Fans und Manga-Fans. Damit wollte man auch teilweise vielleicht die Manga pushen. Das kommt sehr oft vor, tatsächlich. Ich kenne auch so kleine Parallelen, das muss man jetzt leider sagen, zu der Beziehung zwischen Sasuke und... Das habe ich mir auch gedacht. Als Griffith, zum Beispiel, das war gegen Ende des zweiten Max-Bandes, seinen Helm abnimmt, man sieht ihn seine langen, schönen, blonden Haare, oder hier Manga weiß. Ja, und dann merkt man direkt, okay, das ist das Schöne, der Talentierte, der Ruhmreiche einfach und Guts ist einfach die wilde Bestie von der Gosse. Das sind zwei Welten, die aufeinander prallen, zwei Gegensätze, die aber später sehr gute Freunde oder beziehungsweise Rivalen abgeben können. Ja, auf jeden Fall, aber ich finde es immer gut, dass man eine Abgrenzung schafft und dass die Eigenschaften so stark voneinander abweichen. Eben dieser ruhige, intelligente, teils sogar philosophische Griffith und dieser wilde Bestie, die sich Guts schimpft. Also sehr interessant auf jeden Fall. Aber nachdem wir Griffith das erste Mal kennenlernen, wissen wir noch gar nicht so viel über ihn und wir wissen auch nie so viel über Kaska. Das kommt ja dann im Laufe der Zeit erstmal. Für uns ist erstmal nur eine fremde Gruppe von Söldnern, die irgendwie Guts haben wollten und dann wird die Gruppe nach und nach vorgestellt, das heißt die ganzen Nebenkarriere drumherum, die auch Guts sich vorstellen praktisch. Genau, aber wir merken auch sofort, dass diese Söldnertruppe von anderen Söldnertruppen den Eigenschaften abweicht, weil sie ganz anders handelt. Zum Beispiel gab es eine Frau innerhalb der Falken, das war also zu der damaligen Zeit eine ganz verrückte Sache und es waren Kinder dabei, Leute, also komplett verschiedene Menschen waren dabei. Das heißt, entscheidend war im Endeffekt nicht, wo die Menschen hergekommen sind oder wer sie sind, sondern dass man einfach zu dieser Gruppe passt. Ja, die Söldner waren sich gegenseitig nicht gleichgültig. Sie waren, ich würde nicht sagen, sie war eine große Familie, aber es fühlt sich an, als wäre das so eine richtige Gilde, weißt du, so mit Tattoo auf der Hand, ja, so mit Feuermagiern und Schlüsselmagiern. Nein. Kraft der Freundschaft und so. Nein, lass mal stecken. Also, nein. Ja, dann kommt es zu diesem Kampf mit Griffith und Guts, wo man auch merkt, dass das erste Mal, dass Guts tatsächlich unterlegen ist. Dass es einen jemand gibt, der heftiger ist als er. Ja, aber man muss dazu sagen, dass Guts verletzt war zu der Zeit und dass er nicht mit voller Kraft gekämpft hat. Also man könnte sagen, dass Guts zu der Zeit vielleicht sogar stärker war als Griffith. Das sind wieder das Thema Gegensätze, weil während Guts halt pure, rohe Kraft ist, ist halt Griffith pure Technik. Gibt's mehr zum zweiten Band zu sagen? Ich glaube nicht, oder? Ich denke nicht, nein. Also es ist jetzt auch nicht so viel passiert aus der ganz Guts Kindheit, die ich sehr wichtig finde. Und dann durch die Begegnung mit Griffith, denke, wir haben das Wichtigste zusammengefasst. Man sieht halt, nachdem sich ja Guts etabliert hat bei den Falken, vergeht eine bestimmte Zeit, ich sag jetzt nicht ein Jahr oder so, aber auf jeden Fall ein paar Wochen. Und er steigt so langsam auf. Die Leute, die ganzen Falken lernen kennen, sie wissen, wer er ist. Und er nimmt auch regelrecht und das auch sehr prominent an den Schlachten der Falken teil. Und ist auch ein wichtiger Stützpfeil für die Falken. Ja, genau. Also Griffith hat auch von Anfang an Guts ziemlich vertraut, weil er ihn ja vorgeschickt hat. Und ja, im Endeffekt hat sich dieses... Und am Ende hat Griffith ja sogar noch Guts gerettet. Also von Anfang an bahnte sich da so eine gewisse Freundschaft an. Aber es gab auch Konflikte innerhalb der Falkenbande, weil Guts konnte sich nicht wirklich erstmal in die Gruppe integrieren, weil er hatte eben diese Sozialphobie und einfach diese Probleme. Und er hatte auch großen Streit mit Kaska am Anfang. Und ich finde diese Liebesbeziehung zwischen Guts und Kaska ist sehr interessant geschrieben. Kommt mir aber vor wie so eine klassische Rom-Com, wo die beiden sich am Anfang gar nicht ausstehen können und am Ende wären sie halt Liebespartner. Partner. Am Anfang war das aber auch so, dass Casca Guts ja so hasste einfach, weil Griffith ja nur an ihn drin interessiert war und nicht an Casca. Und es war, Guts war wirklich Griffiths damaliges Lieblingsspielzeug und Casca wurde zur Seite gedrängt, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das hat auch wieder dieses Thema Sex und Liebe auch eine Rolle gespielt, weil Casca liebte ja Griffith damals. Mhm, ja. Es war so eine Dreiecksbeziehung, die man nicht haben wollte irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe den dritten Band gar nicht mehr so gut im Kopf. Was ist da noch passiert? Ja, ich blätter ihn gerade durch und sag dir, es kommt aber direkt am Anfang diese Szene, zu der wir auch offscreen jetzt mal geredet haben. Es gibt dann eine Szene im dritten Max-Band, da hat Griffith in der Öffentlichkeit gebadet und stand nackt vor Guts und... Ha! Gay? Ja, das muss ich ja oft schon sagen bei Griffith. Dass Griffith es so für natürlich empfindet, nackt vor jemandem sich zu präsentieren, dass er jetzt so offen ist. Und dann kommt es zu dieser Szene, wo er ja Guts mit, ja, nass macht und Guts wiederum ihn nass macht. Das heißt, man merkt, es ist so, es bahnt sich eine Freundschaft an. Beide werden halt kumpelhafter, sie haben mehr Vertrauen zum anderen und werden fleißige Freunde. Ja, auf jeden Fall. Und in dieser Zeit hatte ich auch ganz Gespräche mit anderen Mitgliedern der Falkenbande. Und die waren auch von Griffith fasziniert. Und Guts, ja, war auch beeindruckt allgemein von der Bande. Er hat den Unterschied gesehen zu anderen Söldnertruppen. Und er war auch beeindruckt von Griffith. Und er freute sich auch, dass so ein großer Mann, der von so vielen Menschen bewundert wird, der ein so großes Charisma hat, dass er vor allem mit Guts befreundet ist. Das hat ihn ziemlich gefreut, auf jeden Fall. Und dann kriegen wir auch noch den Mekaliten, nee, den Benhelit vorgestellt. Benheliten, ja. Genau, das Ei des Herrschers. Da sagt direkt Griffith, hier, pass auf, ich habe eine Kette. Damals wussten wir aber noch nicht, was diese Kette noch bedeuten soll. Ja, wussten wir nicht, aber es gab ja schon damals Anspielungen, ja, mit Zod, mit dieser Kette und sie kam immer wieder vor und auch Zod hat immer gesagt, dass es wird noch was passieren. Ja, Guts, es wird noch was passieren. Und wir dürfen natürlich auch den Skull Knight nicht vergessen, der auch Guts warnte. Es wird sich noch was anbahnen, es wird noch was passieren. Also, ja, ich denke, das war es war offensichtlich, dass da noch ein großer Knall kommt am Ende. Und das ist sehr gut, dass du Zod ansprichst, denn nachdem wir diese Freundschaft der beiden geschildert bekommen und er sich mehr in die Falken integriert, kommt es damals für den jungen Guts zu der allerersten übernatürlichen Begegnung. Und zwar erstellt sich Zod, den Unsterblichen. Erzähl mal für die Zuhörer, wer ist Zod? Ja, Nesferatu, Zod ist ein uralt nicht, aber er ist ein Wesen, welches 300 Jahre alt ist. Ist ein Apostel und konkurriert mit den Skull Knight. Das wissen wir damals im dritten Band nicht, das haben wir noch nicht gewusst. Ach so, fuck, das wissen wir gar nicht. Das wissen genau. Okay. Zod wird uns erstmal als ganz normaler Mensch vorgestellt, aber als ein Übermensch, mit der wirklich übernatürliche Kräfte hat, übermäßig stark und schnell und robust. Und dann kommt es eben dementsprechend zu einer ersten, ja, paranormalen Begegnung. Wir sehen, er ist kein Mensch, er ist ein Monster. Und Guts ist auch er fragt sich selbst, was soll das? Ich stelle mich erstmal einen richtigen Monster, wie kann man gegen so ein Ding gewinnen? Ja, später wissen wir natürlich, dass es ein Apostel ist, also so eine Art gefallener Engel. Ist zwar die falsche Definition, aber um das am besten zu beschreiben, es ist halt so eine Art Monster bzw. Dämon. Was Zod Angst hat, war dieser Bechelit, der Bechelit des Herrschers, der rote Bechelit. Und dann hat sich Zod ziemlich schnell verpisst, nachdem er das gesehen hat. Und hat auch angekündigt, es wird nicht gut ausgehen. Es wird einfach nicht gut ausgehen. Aber ganz ehrlich, hätte der weitergemacht, er hätte an der Stelle Guts, den Protagonisten der Geschichte, locker getötet und dann wäre das vorbei. Ohne Probleme auf jeden Fall. Glaubst du mit dem Beheliten, dass er jetzt zufällig sieht, oh, er trägt jetzt genau diesen Anhänger, jetzt verpisse ich mich und lasse den Protagonisten ruhig. Glaubst du, ist das richtiges Schreiben, also geniales Schreiben oder ist das eher faules Storytelling? Ich finde es okay. Damals wurde ja das Plot-Device etabliert, also ein paar Chapter vorher. Man hat gezeigt, okay, es ist ein Behelit. Man hätte es vielleicht sogar noch subtiler machen können. Ich fand es vollkommen okay. Hätte Griffith diesen Beheliten nicht, dann wäre das natürlich wesentlich problematischer. Aber man könnte sagen, ja, man könnte schon damit argumentieren, dass es vielleicht ein bisschen faule Story-Schreibe war, aber da vorher, sag ich mal, dieses Plot-Device etabliert wurde und es auch als etwas ganz Besonderes dargestellt wurde, finde ich es vollkommen okay. Und die Bedeutung dieses Plot-Devices wurde ja nochmal in dieser Szene herausgestellt, im Endeffekt. Ich meine, es gibt ja auch keine andere Möglichkeit, wie Guts und Griffith aus dieser Möglichkeit rausgekommen wären. Ne? Das war die einzige Möglichkeit. Ich glaube, es lohnt sich einfach hier jetzt nochmal einen Cut zu machen. Okay, Leute, morgen geht's weiter. Ihr wisst Bescheid. Bis morgen, ne? Okay, Leute, also dann hört man sich. Bis morgen.